każdy łasik ma za mnie. I go do ręka, to łasik ma za mnie. Mein Mädel schimpft noch einmal ein, und Hand und Trink die Gläser leer.